of all, I'd like to introduce Annie, my wife. Zunächst möchte ich meine Frau vorstellen, die Annie. We've been married for 37 years. Wir sind nun 37 Jahre lang verheiratet. And it doesn't seem very long at all. Das schaut gar nicht sehr lange aus. And it's because of Annie we have a Christian ministry really. Aber wegen der Annie ist es, dass wir eine christliche Gemeinde und Dienst haben. I wanted to be an Anglican clergyman. Weil ich wollte eigentlich im Ackerbau tätig sein und in der Landwirtschaft. Landwirtschaft. Annie thought it'd be a far better idea to preach on the street. Aber die Annie hat gemeint, es ist besser, wenn ich auf der Straße predige. So we joined Open Air Complainers in England. Also haben wir diese Organisation der Open Air Complainers gestartet in England. Yes, and we started preaching on the street about 26 years ago. Wir haben begonnen vor 26 Jahren auf der Straße zu predigen. And Annie has never complained. Und die Annie hat sich niemals beklagt. About the lack of money or anything like that. Über den Mangel an Geld oder etwas Ähnlichem. And she's always given me the impression that I was a pretty good husband. Und sie hat mir trotzdem immer den Eindruck vermittelt, dass ich ein ganz guter Ehemann bin. I was really quite proud of myself, actually. Ich war ganz schön stolz auf mich manches Mal. And then we found that there were a lot of marriages in our church that weren't very good at all. Und dann haben wir herausgefunden, dass es in unserer Gemeinde auch Ehen gibt, die gar nicht gut laufen. And Annie has a real concern for marriages. Und die Annie hat sich da wirklich bemüht um diese Ehen. So she got hold of a course from Holy Trinity in London. Und sie hat sich auch eine Ausbildung dann gemacht in London Trinity Church. Yeah, the same group that produced the Alpha course, which is many of you know. Und zwar ist das dieselbe Gemeinde, die auch den Alpha Kurs entwickelt hat. And so she got me to go through the Alpha course. Also hat sie mich dann durch den Alpha Kurs dann with the marriage course rather. Also eigentlich den Ehekurs von Alpha. With some couples who needed help with their marriage. Und zwar gemeinsam mit anderen Paaren, die Hilfe brauchten für ihre Ehen. And I've always felt that Anne is a pretty lucky woman, really, you know. Und ich habe mir eigentlich immer gedacht, die Anne ist eigentlich eine ziemlich glückliche Frau. But out of the goodness of my heart, I agreed to come. Und aus der Güte meines Herzens heraus war ich dann einverstanden und ging dorthin. I thought I could read a magazine or something while they go through the tapes. Es war für mich so, kannst du schon mal lesen, so eine Zeitung, so auf die Art. And actually it was a hilarious course. It's very funny. It's very good. Aber für mich war das ein umwerfender Kurs und es war sehr lustig auch. And we did all right, didn't we? We enjoyed it. Yes. Wir genossen das. But I was absolutely horrified to find that I wasn't doing all the things I was supposed to do. Aber es war wirklich ein Schreck für mich, wie ich dann bemerkte, dass ich gar nicht das tat, was ich tun sollte eigentlich. And so for the last 2 months I've been trying to give her the support I ought to have been giving her for the last 37 years. Und die letzten 2 Monate habe ich nun versucht, ihr all diese Unterstützung zuteil werden zu lassen, die ich schon die letzten 37 Jahre. I was quite shocked about what this entails. I was quite shocked at what this entails, what I have to do. Also ich war irgendwie schockiert über das, was ich da tun hätte sollen. For instance, 6 weeks ago I washed the kitchen floor for the first time in my entire life. Vor 6 Wochen habe ich zum ersten Mal in meinem Leben den Boden in der Küche aufgewaschen. You can be quite proud of me, actually. Könnt schon ziemlich stolz sein auf mich. It was really good. So, it was good, wasn't it? Also es war gut, nicht wahr? Okay. Well, and so we have brought an introductory video to give to Pastor Rob and Mary, and hopefully maybe if they think it's a good one too, maybe they will share it with you later in the year. Also wir haben auch ein Video mitgebracht, das wir Pastor Rob und Mary geben möchten, und vielleicht werdet ihr es dann später etwas auch sehen. Yeah. Well done, Annie. Thank you very much. Gut gemacht. Danke. I'd like us to read Matthew chapter 5 at the beginning. Ich möchte mit euch Matthäus 5 zu Anfang lesen. And read as many verses as you like, actually, in German. Und wir You've got a German Bible there. Yeah, right. Well done, old chap. Matthew chapter 5. Verses 1 onwards, maybe 1 to 10 or something like that. Also wir werden lesen von den Versen 1 bis 10 im Deutschen jetzt. Okay. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Yeah, wonderful. That's excellent. It's a tremendously challenging passage. Es ist eine wunderbar herausfordernde Passage. And I wonder how many people here tonight feel they face an insurmountable challenge, something they can't handle. Und ich frage mich, wie viele hier einer unerfüllbaren Aufgabe gegenüberstehen, wenn sie das lesen. You know, Jesus challenges us with these tremendous challenges. Weil Jesus fordert uns heraus mit diesen unermesslichen Forderungen hier. Some of them seem impossible. Einige scheinen ja möglich zu sein. And I wonder if there is anybody here tonight who feels really poor up against it financially. Und ich frage mich, ob heute Abend hier jemand ist, der sich wirklich armselig fühlt, jetzt abgesehen einmal vom Finanziellen. Who feels desperately unhappy for some, about something. Der sich ganz verzweifelt fühlt wegen einer bestimmten Sache. A sense of tremendous guilt. Der vielleicht das Gefühl einer unglaublichen Schuld verspürt. Maybe somebody who feels very, very lonely. Vielleicht fühlt sich jemand sehr, sehr einsam hier. And I feel this is what this passage is saying. Und ich fühle, das sagt diese Stelle hier aus. This is very much my interpretation of it. Das ist meine Interpretation. Are you poor? Seid ihr armselig? Are you up against it? Are you up against it? Seid ihr gegen das? Are you at the end of your tether? Seid ihr am Ende eurer Stärke oder eures Talents? Do things seem absolutely impossible? Scheinen die Dinge für euch absolut unmöglich? Wonderful! Wunderbar. Because God can really help you. Weil Gott kann euch wirklich helfen. God can really make a difference. Gott kann da wirklich einen Unterschied bewirken. Because God makes the impossible possible. Weil Gott das Unmögliche möglich macht. And I think we all go through periods like that in our lives. Und ich glaube, wir sind alle schon in solchen Perioden gewesen in unserem Leben. And then God steps out and something tremendous happens. Und dann tritt Gott auf die Bühne und es passiert etwas ganz Wunderbares. It keeps happening to us. Und es passiert immer wieder. Do you know, last week Annie and I were taking assembly in 19 schools. Letzte Woche, da waren wir in 19 Schulen, die Annie und ich. And there are lots of Christians involved in this in England because the law in England is that each day shall begin with an act of Christian worship. Und es sind sehr viele Personen in diese Aufgabe involviert, weil in England gibt es das Gesetz, das besagt, dass jede Schule in der Früh mit einer Andacht beginnen soll. So we'll have 20 minutes with all the children in the school. Das heißt, wir haben uns stehen 20 Minuten zur Verfügung mit allen Kindern in der Schule. And the law is they've got to pay attention. Und das Gesetz sagt auch, die müssen aufpassen. Absolutely splendid. So unglaublich herrlich. And we'll tell a Bible story. Und ich erzähle dann eine Bibelgeschichte. And telling a Bible story is fundamental to any effective evangelization. Eine fundamentale Bibelgeschichte, die für Evangelisation geeignet ist. Because it's in the Bible stories that we come to know Christ. Weil wir in diesen Bibelgeschichten Christus kennenlernen können. And we find him as he really is. Und dort finden wir ihn so, wie er wirklich ist. Not somebody else's picture of him, but God's picture of him. Nicht in irgendeinem anderen Bild, sondern im Bilde Gottes, so wie er da gezeichnet wird. And after one session, I think it was on Friday, a young girl, 9 years old, came up to me. Und ich glaube, am Freitag war es, nach solch einer Andacht, da kam ein Mädchen, ein Neunjähriges, zu mir und sagte, and she said, Corky. Sie sagte, Corky. They all call me Corky. She said, Corky, I find it very difficult to walk in the light and serve Jesus. Sie hat zu mir gesagt, Corky, und das sagen sie alle zu mir, ich finde es sehr schwierig, im Lichte zu wandeln. A little girl of 9 Jesus zu dienen. Is walking with Jesus. Ein kleines Mädchen, 9 Jahre alt, sie wandelt mit Jesus. Really swimming against the tide of this present world. Und sie schwimmt gegen den Strom dieser Zeit. And she senses the tremendous challenge. Und sie spürt da diese große Herausforderung. You know, as I drive down in my Jaguar down to these schools down in the countryside. Wenn ich da in meinem Jaguar zu diesen Schulen fahre, auf dem Land hinaus. I have this amazing sense of privilege. Da spüre ich solch ein großes Privileg. That we're going to be talking to 4,000 children who are making their voyage of discovery into faith in Jesus Christ. Da sprechen wir zu 4,000 Kindern, die dann ihre Entdeckung machen im Glauben an Jesus Christus. Facing the challenges that you and I face. Und zwar diese Herausforderungen auch sich gegenübersehend, die wir auch haben. One of our schools has now got a lot of believers in it. Nun, eine dieser Schulen, da gibt es schon viele Gläubige darin. And this last summer they did their first missionary journey together. Und letzten Sommer veranstalteten sie eine erste Missionsreise. 30 of them went down to Johannesburg. 30 von ihnen sind nach Johannesburg gefahren. And then a few months later they brought some black children back from a school in Soweto to visit their school. Und dann brachten sie da einige Kinder mit aus Soweto und die kamen dann und besuchten ihre Schule, schwarze Kinder. Some of our school kids are becoming missionaries already while they're still at school. Das heißt, einige unserer Kinder sind bereits jetzt Missionare, während sie noch in die Schule gehen. Absolutely wonderful. Wunderbar, absolut wunderbar. But the challenges we face are small. Aber diese Herausforderungen, die wir da, denen wir gegenüberstehen, sind klein. I want to tell you about a boy called Romans. Ich möchte euch etwas erzählen von einem Jungen namens Romans. Yes. They are sometimes called after books in the Bible. I think it's spiffing. Manchmal werden sie nach den Büchern in der Bibel genannt. Also. And Romans was 9 years old. Romans war 9 Jahre alt. And in 1 week he lost his mother, his father and his 9 brothers and sisters. Und in einer Woche, innerhalb einer Woche, verlor er seine Eltern und seine 9 Brüder und Schwestern. Malaria. Malaria. Absolutely incredible. This little African lad, 9 years old, was left all on his own. Einfach unglaublich. Dieser 9-jährige Junge, afrikanische Junge, hat ganz... Roman Catholic family. Also ist eine römische, katholische Familie. And Romans tells me he never felt afraid. Aber dieser Romans hat zu mir gesagt, ich habe niemals Angst gehabt. Yes, he was desperately upset. Er war natürlich verzweifelt und zornig, aber yes, he felt terribly alone. Er fühlte sich alleine, schrecklich alleine. But he knew God loved him. Aber er wusste, dass Gott ihn liebt. He was also very intelligent. Er war ein sehr intelligenter Junge. And you know what he did? Und wisst ihr, was er tat? He became a street child in Kampala. Er wurde zu einem yes. Straßenkind yeah. in Kampala. A street kid. Ein Straßenkind. And he camped out the back of the Hilton Hotel in Kampala. Und er schlug dort seine Zelte auf hinter dem Hilton Hotel in Kampala. And he fed on the best food being thrown away in Africa. Und er genoss dann das beste Essen, das man in Afrika nur essen kann, weil es dort weggeworfen wurde. Every night they emptied out the kitchens into a big skip at the back. Die haben es da hinten bei der Küche rausgeschmissen in einen großen Container. Absolutely wonderful stuff. Wirklich wunderbares Essen. He ate everything he could get his hands on. Er aß alles, was er nur bekommen konnte. And then when he was 9 and a half, he thought, I must get a job. Und als er dann 9 and a half war, dachte er sich, jetzt muss ich eine Arbeit beginnen. So he went round to a Christian garage. Also ging er da zu einem Garage, was ist das? Werkstatt, danke, ja. Werkstatt, eine christliche Werkstatt. And he knew it was a Christian garage because it had this fish on the front. Der wusste, dass es eine christliche Werkstatt war, weil da dieser Fisch drauf war. And a man with a big hammer. Und ein Mann mit einem großen Hammer. All garages have a man with a big hammer. Alle diese Werkstätten, da gibt's diese Männer mit den großen Hämmern. You rather wonder what they're going to do with your car, but they have this big hammer. Fragst dich, was die dann machen mit deinem Auto, aber sie haben diese großen Hämmer. And he knew the owner of the garage was a Christian. He went up to the owner and he said, I want a job. Er wusste, dass dieser Besitzer dieser Werkstatt ein Christ ist und er ging dorthin und sagte zu ihm, ich möchte eine Arbeit. And the owner said, how old are you, little boy? Und der Besitzer sagte, wie alt bist du denn, Junge? And he said, I'm 9 and a half and 7 3/4. Ich bin 9 and a half, hat er gesagt, und 7 3/4. And he stood up as tall as he possibly could on his toes. Und er machte sich so groß, wie er konnte, auf den Zehen. And he got a job sweeping up. Und er hat dann einen Job bekommen zum Aufputzen. 9 years later, he was chief mechanic. 9 Jahre danach war er dann der Vorarbeiter dort als Mechaniker. And he met Sarah. Und hat die Sarah kennengelernt. And they had 7 children very quickly. Und sie kamen dann zu 7 Kindern. Sehr schnell hatten sie 7 Kinder gemeinsam. But he never lost his concern for the street children. Aber er hat eigentlich niemals die Straßenkinder vergessen. And so they took a few in. Also haben sie einige davon aufgenommen. And a few more. Und ein paar Mütter. Then they had 15. Und ein paar mehr noch, pardon. Und dann hatten sie 15 Kinder. Plus their 7 children in this hut. Und zwar zusätzlich zu ihren eigenen 7 Kindern in dieser einen Hütte. And then they took in a few more. Dann haben sie noch ein paar aufgenommen. And so they built onto the back of the hut. Dann haben sie also weiter ausgebaut bei der Hütte dazu gebaut. And they built onto the back of the back of the hut. Dann haben sie weiter dazu gebaut beim Zubau. And the back of the back of the back of the hut. Dann noch ein Zubau zum Zubau des Zubaus. And the side of the back. Und dann auf der Seite auch noch. And the side of the side of the back. Und dann noch weiter bei der Seite. And the side of the back of the back and the side of the side of the back of the back. Ist immer größer geworden. Yes. Absolutely. And then they had to think. Und dann mussten sie aber nachdenken. Because now they had 1,000 children. Weil da waren auf einmal 1,000 Kinder da. And they were feeding them four meals a day. Und sie gaben ihnen 4 Mahlzeiten am Tag. And the classrooms are not quite as good as yours, Pastor Rob. Und die Klassen, die dort gehalten werden, sind nicht so gut wie die deinen, Pastor Rob. They didn't have Thomas to make all the furniture. Die hatten nicht den Thomas wie mich, einen, der diese Einrichtung machte. They do have beds all around the walls. Aber sie hatten überall die Betten entlang der Wände. Because the children in this school live there. Weil die Kinder dort leben, die in diese Schule gehen. Some of them don't, but most of them do. Also manche nicht, aber die meisten von ihnen leben dort. And of course Romans never had any money. Und natürlich, der Romans hat eigentlich niemals Geld. But it seemed to sort of arrive. Aber irgendwie schien es sich auszugehen. And then they found there were another group of children the other side of Kampala. Und dann fanden sie heraus, da gibt es eine andere Gruppe von Kindern auf der anderen Seite von Kampala. So they got another school with 1,000 children over here. Da haben sie also nochmals eine Schule dort gebaut mit weiteren 1,000 Kindern. And another one over here. Und eine weitere Schule woanders wieder. And you know what children do? Und wisst ihr, was Kinder machen? They kept on growing. Sie wachsen. So then they needed a secondary school for the first group of children. Das heißt, sie brauchten dann eine Schule, die nach der Grundschule kam, also eine Hauptschule. He's looking after around 4,000 of them today. Und er kümmert sich so in etwa um 4,000 Kinder heute. And during this experience, he came to know Christ himself. Und während dieser Erfahrungen, da lernt er Christus kennen. Because he found it was always God's people who brought help. Weil er herausfand, dass es immer die Menschen Gottes waren, die Hilfe brachten. The government charges him a tax on every child he helps. Die Regierung verlangt von ihm Steuern für jedes Kind, dem er hilft. They don't give him money, they take it from him. Das heißt, die geben ihm kein Geld, sondern sie nehmen ihm das Geld weg. But still the work grows. Aber dennoch, das Werk wächst. Do you know what happened a month ago? He was in Bristol, in my town. Und wisst ihr, was vor einem Monat passierte? Er war da in Bristol, in meiner Stadt, in England. And he was preaching of his experiences of Jesus in one of the most famous churches in England. Und er predigte da und erzählte von seinen Erfahrungen mit Jesus in einer der bekanntesten Kirchen in England. It's called Pip and Jay. Das heißt Pip and Jay. They give £1,000,000 to missions. Die spenden 1 Million Pfund für Missionare. And he's standing in this big pulpit. Und er steht da in dieser riesigen Kanzel. 500 years old, this pulpit. Eine 500 Jahre alte Kanzel. And he stood in the pulpit and he burst into tears. Der steht in dieser Kanzel und er bricht in Tränen aus. He said, Billy Graham has preached here. Und es heißt, dass da der Billy Graham auch schon gepredigt hat. He said, John Wesley has preached here. Er sagt, John Wesley hat hier gepredigt. He said, George Whitefield has preached here. Der George Whitefield hat da gepredigt. He said, I was disappointed it didn't say Corky has preached here. Ich war enttäuscht, dass er nicht sagte, auch der Corky Davy hat hier gepredigt. He said, "What am I doing in a place like this, preaching to people like you?" Aber er sagte dann, was mache ich hier an einer Stelle wie dieser und ich predige zu euch? He said, "I'm a street kid from Kampala." Ich bin ein Straßenjunge aus Kampala. That's all I am. Das ist es, was ich bin. Alles. Everything that has happened to me. God has done it. Alles, was mit mir geschehen ist, das hat Gott gemacht. Do you know, it's a tremendous lesson. Es war eine wunderbare Lektion. I look at some of the challenges we all face. Ich schaue mir einige dieser Herausforderungen an, denen wir gegenüberstehen. How do you evangelize Vienna? Wie evangelisierst du Wien? How are we going to get to all those school children? Wie kommen wir zu all diesen Schulkindern? Pray for Thomas. Betet für mich. He's got a very difficult, challenging ministry. Er hat eine sehr herausfordernde, ich habe einen sehr herausfordernden Dienst. And tomorrow morning he's going to be talking to a class full of students. Und morgen in der Früh stehe ich wieder vor einer Klasse mit Schülern. Amazing, what a ministry. God bless you. Gott segne dich. Does it seem him? Yeah. If you face an impossible challenge, would you put your hand up? Wer von euch einer wirklich unmöglichen Herausforderung gegenübersteht, hebt einmal eure Hand bitte. Because you people are at the forefront of the evangelization of this city. Weil ihr seid die Vorhut dieser Evangelisation hier in Wien, in dieser Stadt. Stick 'em up. Hebt einmal eure Hand. I'm like a highwayman. Stick 'em up. Hebt einmal eure Hand. Look at that. An impossible challenge. Eine unmögliche Herausforderung. Dragon, stick your hand up. He has. Wonderful. All of you. It's impossible. Es ist unmöglich. Can we pray together that God will give us the victory? Wollen wir gemeinsam beten, dass Gott uns den Sieg geben wird? Because if God is not in the victory, there is no victory. Weil wenn Gott nicht hinter diesem Sieg steht, dann gibt es keinen Sieg. Have you thought about the Palestinians and the Israelis at the moment? Habt ihr schon nachgedacht über Palästina und Israel im Moment? All that hatred. All dieser Hass. An impossible situation. Eine unmögliche Situation. Later on in this chapter, Jesus says, "Go the extra mile." Und ein wenig weiter in diesem Kapitel spricht Jesus davon, einen extra Kilometer zu gehen. The Roman armies and the Jews in Jesus' day were tremendous enemies. They were really, real enemies. Die römischen Armeen und die Israelis zu damaligen Zeit, zu Jesu Zeit, die waren ganz verbitterte Feinde. Jesus says, "Go the extra mile." Aber Jesus sagt, geh einen Weg zusätzlich. See, there was a law. Das war ein Gesetz. As the Roman armies marched through your land, they could demand you carry their baggage 40 kilograms each for 1 mile. Als die Römer durch dieses Land damals zogen, da konnten sie die Bürger dazu verpflichten, ihr Gepäck zu tragen, und zwar 40 Kilo schwer dieses Gepäck, eine Meile. Amazing. Jesus says, don't just go 1 mile. Go 2 miles. Aber Jesus sagte hier, macht nicht nur diesen Weg, sondern macht einen zusätzlichen Weg. For your enemy. Für euren Feind. God calls us to be crazy people. Gott hat uns dazu berufen, verrückte Menschen zu sein. What an extraordinary request. Was für eine außergewöhnliche Bitte. How absolutely brilliant. Aber unglaublich brillant. Wunderbar. If we can win our enemies for Jesus. Wenn wir unsere Feinde für Jesus gewinnen können, by going the extra mile, indem wir diesen extra Weg zurücklegen, what a tremendous thing. Was für eine außergewöhnliche Sache. Can I just pray for us all that God will give us the victory in this place, that we will see many people come to Christ. Darf ich jetzt für euch beten hier, dass Gott uns diesen Sieg geben wird und dass wir viele Menschen sehen werden, die zu Christus finden werden. That we'll see many people going out from this church and preaching the gospel. Dass wir auch viele Menschen von dieser Gemeinde hinausgehen sehen, die das Evangelium predigen werden. Let's pray. Lasst uns beten. Jesus, thank you for this tremendous challenge. Jesus, danke für diese großartige Herausforderung. A challenge that would build bridges between people who hate one another. Eine Herausforderung, die Brücken bauen wird zwischen Menschen, die sich hassen. People who are not currently interested in God at all. Die überhaupt kein Interesse haben an Gott. People who are leading sinful lives of disobedience. Menschen, die sündiges Leben führen im Ungehorsam. Father, you give us this tremendous challenge to win them for you. Und Vater, du gibst uns diese Herausforderung, sie für dich zu gewinnen. Lord, we think of the many, many ministries in this church. Herr, wir denken an all diese vielen Dienste in dieser Gemeinde hier. Are people here facing tremendous challenges? Wo Menschen ganz große Herausforderungen haben. Father, we pray for a tremendous outpouring of your spirit. We pray for victory. Vater, wir beten für eine ganz großartige Ausgießung deines Geistes. Wir beten um Sieg. Lord, we pray for each person who stuck their hand up, particularly tonight. Und Vater, wir beten für jede einzelne Person, die heute Abend ihre Hand gehoben hat. That in the spirit they will have tremendous victory. Dass sie im Geist einen großartigen Sieg erlangen mögen. That they will see and enjoy the success of the work you do in people's hearts and minds. Dass sie den Erfolg, den du in den Herzen der Menschen vollbringst, sehen werden und erfahren werden. And Father, thank you for our fellowship here. Und danke, Vater, für unsere Gemeinschaft hier. Thank you for our leaders. Danke für unsere Leiter. Lord, empower them and bless them. Stärke sie, Herr, und segne sie. Lord, give them peace and rest. Gib ihnen Frieden und Entspannung. Father, thank you for them in Jesus' name. Vater, danke für sie in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you. Okay, turn with me to Mark chapter 5. Blättert mit mir zu Markus 5. I just flew in from London about an hour ago. Vor einer Stunde bin ich gerade aus London angereist. I was preaching in West Wycombe on the street. Ich habe dort auf der Straße gepredigt. Do you know where that is, Corky? West Wycombe. Yeah. We did sketchboard and I did some two or three magic tricks. Wir haben dort mit der Zeichentafel gearbeitet und auch ein paar Zaubertricks gemacht. If only. Ich habe die Geschichte, die den Titel trägt, If Only gemacht, also wenn nur. What are you worth? Oder was bist du wert? I did the famous block trick. Ich habe auch diesen Trick mit den Holzblöcken and gemacht. And a couple others. And then I taught about seven men. I did a sketchboard magic evangelism little seminar for about 2 hours with seven guys. Und dann habe ich mit sieben Männern noch ein kurzes Seminar, 2 Stunden lang gehalten, über Zaubertricks und über Sketchboard. Und das Lustige dabei ist, wir waren dort zur geschäftigsten Zeit des Tages. Und ich habe zu ihnen gesagt, du musst den richtigen Moment erwischen, weil zu der Zeit, da bleibt keiner stehen, auch in Wien nicht. So, we had about 20 workers with us. So waren so circa 20 Arbeiter bei uns noch. Explaining this to them, und ich erkläre ihnen das. This is like the worst time to be out here, but I'm just teaching you. Also es ist die schlimmste Zeit, die wir jetzt erwischt haben, aber ich lehre euch and das then jetzt. This guy comes into the circle. Und dann kommt da dieser eine Mann hinein in den Kreis. Hi, how you doing? Und er sagt, hallo, wie geht's? He came to church that night. Aber an diesem Abend kam er in die Gemeinde. And we had a great time with him. He's a Muslim. Und wir hatten eine wunderbare Zeit mit ihm. Er ist Muslim. Somewhere from Pakistan or somewhere. Irgendwo aus Pakistan and, oder so. He came as I was explaining why nothing worked. Und er ist gerade zu dem Moment gekommen, wie ich gerade erklärte, dass das nicht funktionieren kann. God's good. Okay. Gott ist gut. Okay. And interesting. Just I only have a on the way over to London. Bei meinem Flug nach London. I had a nice surprise. Petra was the stewardess. Is she here tonight, Petra? Da hatte ich eine wunderbare Überraschung, weil die Petra war die Stewardess dabei. And I'm sitting in seat 7B. Und ich sitze da im Sitz 7B. And then Petra walks up. I'm so surprised, you know. Und dann kommt auf einmal die Petra und ich war so überrascht. She says, I'm coming back for you in a moment. I'm coming back for you in a moment. Ich komme gleich zurück, sagt sie. And then she takes me up to the front. Und dann führt sie mich nach vorne. And then she opens the cockpit door. Öffnet die Cockpit-Tür. And she pulls a chair out and she says, "You can sit right here." Und sie bietet mir einen Sessel da an und sagt, da kannst du sitzen. So I met the pilot, the co-pilot. Also habe ich den Piloten und den Co-Piloten kennengelernt. The takeoff was out of this world. It was like, das Abheben mit dem Flugzeug, das war wie I was nervous. I thought I was going to vomit or something. You know? Ich war so nervös. Ich habe gedacht, ich werde da erbrechen müssen. And I just said, "Give me all you got." Und ich habe gesagt, na, volle Pulle. And I was like, "Oh, this is great." Und ich habe gedacht, ah, wunderbar. So then I went back. She gave me breakfast in the business class, and also, then I dann bin ich wieder zurück und sie hat mir dann das Frühstück serviert in der Business Class. I fell asleep. She woke me up and she said, "We're coming into London. Do you want to go back in?" Und dann bin ich eingeschlafen und wie wir uns London genähert haben, hat sie mich wieder aufgeweckt und gefragt, "Möchtest du wieder hineingehen?" Definitely. So we went back gesagt, in. Ja, schon. And the co-pilot landed. So. Und der Co-Pilot hat das Flugzeug gelandet. Wasn't the best landing. He was a trainee from Austria. Und das war nicht gerade die beste Landung, weil er war noch in der Ausbildung in Österreich. Come on, man, move it over to the left. Er hat gesagt, komm, ein bisschen weiter rüber nach links. He was like coming in on the side. I was like, also ein bisschen weiter nach rechts. Er hat gesagt, okay, weiter rüber, weiter rüber. And then he's like at the very end, there's this little move, like. Dann so eine kleine Kurve und dann. It's like, now I know. Und dann, jetzt why weiß all ich, these landings are not good, like one out of three. Weil einer von drei Landeversuchen nicht funktioniert und nicht gut training ist. On the cockpit. Weil du brauchst da ein Jahr lang Ausbildung im okay. Cockpit. Very quick. Let's Mark chapter 5. Markus 5. Last week we mentioned just something interesting about the woman with the issue of blood. Da gibt es etwas Interessantes noch zu dieser Frau, die den Blutfluss hat. We had mentioned how in verse 28. Wir erwähnten, wie es im Vers 28 heißt. It says in my Bible, she thought. Da heißt es bei mir, sie dachte. In the King James, she said. Aber in der King James heißt es, sie sagte. In the Greek, it says she was saying. Und im Griechischen lesen wir, dass sie ständig sagte. She kept saying. Dass sie das ständig wiederholte. But it's not the reflexive, so she wasn't talking to herself necessarily. Das war also nicht jetzt so reflexartig. Sie sprach nicht unbedingt zu sich selbst. But she was talking to everybody who was in her way. Sondern sie sprach dazu jedem, der da im Weg stand. It seems. Es scheint so. If I touch his garment, wenn ich sein Gewand anrühre, I shall be healed. Werde ich geheilt werden. Now during this time, we go back to verse 21. Wenn wir nochmals zurückgehen jetzt zum Vers 21, we find that Jesus shows up at the shore. Da sehen wir, dass Jesus am Ufer steht. And a synagogue official named Jairus comes to him, falls at his feet. Und da kommt ein Synagogenvorsteher zu ihm hin mit Namen Jairus und er fällt vor ihm nieder. Verse 23, he said, my little daughter is at the point of death. Please come and lay your hands on her. In Vers 23 lesen wir, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, that she may be well and live. Damit sie gerettet wird und lebt. And then they went on as they were going. Und dann gingen sie weiter fort. The people were pressing. Und die Leute, sie drängten sich and suddenly um ihn. This hand comes out. Und plötzlich kommt da diese eine Hand. This famous hand out of nowhere. Diese berühmte Hand aus dem Nichts for heraus. A moment and disappears. Einen Moment und dann verschwindet sie wieder. Just a blur. Ganz kurz nur. As the crowd is moving, die Menge bewegt sich vorwärts. The disciples are probably have a circle around the Lord. Excuse the master, please. Excuse the master. Out of the way, please. Die Jünger, sie sind um den Herrn gruppiert und versuchen die anderen wegzuhalten. Don't und crowd sagen, the master. Sie, der Herr kommt hier. Moment. Don't crowd the master. Der Herr drängt nicht, der Herr. And the Lord's probably saying, say that nicely, Peter, please. Und der Herr sagt vielleicht, Petrus, sag das doch nett. Suddenly this this hand, this famous little hand comes out, aber plötzlich, touches the edge of his garment. Da ist diese berühmte kleine Hand, sie berührt das Gewand, den Saum seines Gewandes. And suddenly we have that story, and then it goes back in verse 35 to Jairus' story. Und da lesen wir eben von dieser Geschichte, aber in Vers 35 kehrt die Schrift wieder zurück zur Geschichte des Jairus. And while he was still speaking, there came from the house of the synagogue official saying, your daughter has died. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Why trouble the master or teacher anymore? Was bemühst du den Lehrer noch? But Jesus overheard what was being spoken and said to the synagogue official, Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht zu dem Synagogenvorsteher. Do not be afraid. Fürchte dich nicht. Only believe. Glaube nur. This word believe is also in the repeating mode. Und dieses Wort Glaube hier, das steht auch in einer wiederholenden Form. He was saying, keep believing. Das heißt, er sagt hier, fahre fort zu glauben. And what I was meditating on the plane about this statement. Und über diese Aussage habe ich im Flugzeug nachgedacht. Your daughter has died. Why trouble the master or the teacher anymore? Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? And I put myself in the situation. Ich habe mich in diese Situation hineinversetzt. And if you think about it, this statement requires something to have preceded it. Und wenn du darüber nachdenkst, dann siehst du, dass diese Aussage bedeutet, dass da vorher etwas passiert war. The people would not have just come. Das heißt, diese Leute wären nicht bloß gekommen and said, don't bother the master. Und hätten gesagt, bemühe den Meister nicht they would mehr. Have just said, your daughter's dead. Die hätten einfach gesagt, deine Tochter ist tot. It took me a lie. I'm sorry. This is how I see the story. Aber and, so sehe ich die Geschichte. And it goes along with the story from last week. Und das passt gut zu dem, was wir letzte Woche über diese this Geschichte was a synagogue official. Das war ein Synagogenvorsteher. In John chapter 12, we know that people feared to publicly speak of Christ or of Jesus because they would be put out of the synagogue. In Johannes 12 lesen wir, dass die Menschen eigentlich Angst davor hatten, sich öffentlich zu Jesus zu bekennen, weil sie dann fürchten mussten, dass sie hinausgestoßen würden aus der Synagoge. As I was staring out of the window of the plane and looking at the clouds, I just pictured this whole story. Und wie ich da aus dem Flugzeug hinausschaue, durch das Fenster, über den Wolken, da stelle ich mir diese ganze Geschichte vor. The way that it could have been. Und zwar so, wie es eben geschehen hätte können. And I was thinking of this synagogue official. Und ich dachte über diesen Synagogenvorsteher nach. And hearing the news from his wife possibly. Wie er möglicherweise gerade von seiner Frau die Nachricht erhält. Our daughter is not doing well. Unserer Tochter geht's nicht gut. She's really sick. Sie ist wirklich krank. I don't know what's wrong with her. Ich frage mich, was los ist mit ihr. Maybe we should pray. Vielleicht sollten wir beten. Yes, yes, let's pray. Ja, beten wir. How is she? Wie geht's ihr? You know, she's getting worse. Nun, es wird immer schlimmer. I'm starting to become concerned. Das berührt mich wirklich jetzt. Her fever is rising. Das Fieber steigt. It's beginning to get me really fearful. Es macht mir wirklich Angst. Time goes on. How is she? Wie geht's ihr? Die Zeit vergeht weiter. It's getting bad. Es wird wieder schlechter. I get a doctor here. Es ist kein Doktor hier. Oh, it'll be fine, hon. I'll pray. Ich will einmal beten, lieber. Elohim is faithful. Elohim ist treu. He's faithful. Er ist treu. And as time would go on, she was getting worse. Aber die Zeit geht voran und es wird immer schlimmer. And I could picture the wife panicking. Und ich kann mir vorstellen, wie die Frau dann die Panik calling bekommt. Some of the neighbors over. Wie sie da einen der Nachbarn ruft. Getting someone a doctor. Jemand um einen Arzt schickt. Asking people to pray, she was getting worse. Es anderen Menschen mitteilt, dass sie beten sollen. Es wird schlimmer. And in my heart I kind of pictured it like this. Und in meinem Herzen stelle ich mir das so vor. She said to her husband, maybe something like this. Vielleicht hat sie zu ihrem Ehemann Folgendes gesagt. Maybe Jesus is around. Vielleicht ist Jesus da in der Nähe. He heals people, you know. Er heilt doch die Menschen, nicht wahr? She's getting worse. Es wird immer schlimmer mit ihr. Doesn't look good. Schaut nicht gut aus. But I heard that Jesus is around. Aber ich habe gehört, dass Jesus in der Nähe ist. You can picture the synagogue official. Ihr könnt euch den Synagogen vorstellen. Words piercing his heart. Mit diese Worte in sein Herz eindringen. Thinking all the trouble with the Pharisees. Wie er über all diese Probleme nachdenkt, die mit den Pharisäern hätte. Hon, it'll be okay. Es ist schon okay, Liebe. I will pray to Elohim. Ich werde zu Elohim beten. God is everywhere. Gott ist überall. God hears our prayers. Gott hört unsere Gebete. Great is his faithfulness. Groß ist seine Treue. He was faithful to Abraham. Er war dem Abraham schon treu. He was faithful to Hannah. Der Hannah gegenüber. The good Lord will hear our prayer. Der gute Herr, er wird unsere Gebete I will hören. Pray. Ich werde beten. And as Jairus begins to pray, und wieder der Jairus so zu beten beginnt, with expectation, mit dieser Erwartung, his wife says, sagt seine Frau, it's getting worse. Es wird schlimmer. Please. Bitte. Mach was. And it got worse. Und es wird noch schlimmer. And she's lying there unconscious. Und sie liegt bereits da bewusstlos. And in my heart I could picture Jairus. In meinem Herzen kann ich mir den Jairus vorstellen. Getting up. Wie er aufsteht. Putting on his cloak. Wie er seinen Mantel anzieht. And his wife saying, "Where are you going?" Und seine Frau fragt ihn, wohin gehst du? I'm going to find Jesus. Ich gehe und suche Jesus. I'm going to find the master. Ich werde den Meister suchen. I don't know where he is, but I must find him. Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich and muss ihn finden. Pictured him running out. Und ich sehe, wie er da hinausläuft. Maybe grabbing a donkey or something and going as fast as he could. Vielleicht ergreift er da irgendwo einen Esel und er reitet dann so schnell er kann dorthin. Having no idea where Jesus could be. Aber er hat keine Vorstellung, wo dieser Jesus sein könnte. And asking people. Und er fragt Menschen. Suddenly this synagogue official who had this secret faith. Und da ist nun dieser Synagogenvorsteher, der diesen heimlichen Glauben hat. Was faced with what we heard from Corky. Er steht plötzlich dem gegenüber, was wir gehört haben von Corky. An unbelievably challenging situation. Eine unglaubliche herausfordernde Situation. I could picture him asking people. Ich sehe, wie er da Menschen fragt. Excuse me. Entschuldigen Sie. Jesus of Nazareth. Jesus von Nazareth. Anybody know where he's been? Weiß jemand, wo der ist? Well, he's on the move all the time. Nun, der ist überall unterwegs. Last time he was over there on the sea, and then he went back over to Capernaum, and well, he came back over to Capernaum. Gestern Abend war er da am See unten, und jetzt ist er wieder nach Capernaum. Well, hey, do you know Jesus? Does anybody know where he is? Weiß da irgendjemand, wo der Jesus ist? The man here needs to find him. Dieser Mann hier sucht ihn. Er braucht ihn. He went ihn. Over to Gadara. Als Gadara hinauf. On the other side. Auf die andere Seite. On the other side. Auf der anderen Seite. Does anybody know when he'll be back? Weiß jemand, wann er zurück sein wird? Jesus is like the wind. Jesus ist wie der Wind. When he's here, he's there. You never know where he is. Einmal ist er da, einmal dort. Niemand weiß, wo er ist. Es ist unglaublich. You just gotta look for the crowd. Du musst einfach nach der Menge Ausschau halten. And then it says in this in this chapter. Und dann heißt es hier in diesem Kapitel, that he came back to Capernaum. Zurück nach Kapernaum kam. And I could picture this man in a frenzy. Ich kann mir vorstellen, wie dieser Mann hier steht und searching for Christ. Der nach Jesus Ausschau hält. And what happens is oftentimes the crowd, some of the people who knew he was going over, would run ahead of him, miles and miles. Und was oft passiert ist damals, die Menschen sind schon weit vorausgelaufen, kilometerweit vorausgelaufen, and wenn sie vor Jesus waren. And I could picture him searching in despair, asking people, does anyone know where he could be? Und ich kann mir vorstellen, wie er da voller Verzweiflung fragt, kann sich irgendjemand vorstellen, wo er ist? Weiß jemand, wo er and ist? Suddenly someone comes running. Und da kommt plötzlich jemand gelaufen. Jesus is coming. Jesus kommt. On the boat. Jesus, Jesus am Boot. Is coming on the boat. Er kommt mit einem Schiff. And imagine this man's heart begins to pound. Und stellt euch vor, wie nun das Herz schneller schlägt dieses Mannes. Er schaut, er hält Ausschau nach dem Booten. Is it this one? Ist es dieses dort? And suddenly he's looking close and there's men on the boat. Und plötzlich schaut er sehr genau und da sieht er Männer am Boot stehen. And people are saying, it's him, it's him. Und die Leute rufen aus, er ist es, er and ist his es. Heart is pounding. Und sein Herz, das schlägt. The crowd is mounting toward the seashore. Die Menge, die drängt sich dahin zu diesem Ufer. Now his position in society means nothing. Nun bedeutet seine Position people nichts mehr. Are pushing by him. Weil die Leute, sie drängen sich durch. He's got his nice official uniform on, but that matters to no one. Er hat seine offizielle schöne Uniform an, aber das kümmert they're hier niemand. Pushing right by him to get to Christ. Sie drängen sich einfach bei ihm vorbei, um and zu suddenly Christus he finds himself pushing by people to get to Christ. Und plötzlich beginnt er selbst sich vorzudrängen, um zu Christus zu gelangen. And you imagine the anticipation in this man who's been searching. Und stell euch diese Erwartung vor, die er hat, dieser Mann, wie er Christus suddenly, sucht. He's pushing through the crowd. They're all pressing on the Lord. Und plötzlich er drängt sich durch diese Menge. And this religious man, dieser religiöse Mann, the head of the synagogue, an official, der Vorsteher in der Synagoge, ein Offizieller, a ruler, einer der leitet dort, who just maybe hours, maybe 10, 12 hours before, maybe a day, I don't know, der vielleicht 10, 12 Stunden zuvor oder einen Tag zuvor, there he was looking at his daughter dying, noch auf seine Tochter blickte und sah, wie sie starr im Sterben and maybe liegt. His wife was saying, we've got to take her to Jesus. Und seine Frau hat vielleicht gesagt, wir müssen sie zu Jesus bringen. Before it's too late. Bevor es zu spät ist. No, we can't trouble the master. Nein, wir können den Herrn nicht it's bemühen. Too difficult. We cannot move her. Das ist zu schwierig. Wir können sie nicht transportieren. Well, maybe we could bring him here. Vielleicht können wir ihn hierher bringen. Bring him here. Hierher bringen? So far. So weit. To go find him. Ihn suchen. And suddenly he is doing something he would never imagine. Und plötzlich macht er etwas, was er sich nicht vorstellen hat können. In his official clothing, he's sweating like a dog. In seinen offiziellen Gewändern, er schwitzt da wie ein he's Hund. Running. Er läuft. He's exhausted. He's searching for the Lord. Er ist außer Atem und er sucht den Herrn. Finally, he finds him. Und schließlich findet he's er ihn. At the seashore. Er ist da am Ufer angelangt. He does the most unusual thing. Und er tut hier das Ungewöhnlichste. He falls down. Er fällt vor ihm nieder. At his feet, er kniet sich dann nieder. One of the gospels says, and he worshipped him. In einem der Evangelien heißt es, er betete ihn an. It's amazing when we are in a difficult situation. Es ist erstaunlich, wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden. How easy it is to worship the Lord. Wie leicht es da wird, den Herrn anzubeten. At times. Manches Mal. And sometimes God does that. Und manches Mal macht das Gott. To bring us to our knees before the Lord. Er bringt uns auf die Knie vor dem Herrn. This is going to be life changing. Das wird eine Lebensveränderung bewirken. He says to the Lord, my daughter is at the point of death. Er sagt zum Herrn, meine Tochter, sie steht vor dem Tode. Most probably she has already died 4 or 5 hours, maybe a day ago. Vielleicht ist sie schon tot, vielleicht sogar schon vor einem Tag gestorben. What we know from the story is that back at the ranch, so to say, at the house. Also was wir hier aus der Geschichte herauslesen können, damals in diesem Haus. They already are having the funeral. Da wurde bereits das Begräbnis vorbereitet. The flute players are already present. Die Flötenspieler sind schon da. The mourners are already there. Die Trauernden sind schon da. It's already happening. It's been announced. She's dead. Es wurde schon allen bekannt gegeben, sie ist tot. And where is Jairus? Und wo ist Jairus? Where is? Does anybody know where Jairus is? Weiß irgendjemand, wo der Jairus ist? Can you guys go and find my husband, please? Könnt ihr bitte hinausgehen und ihn suchen und finden? At this time of need. Bitte. Where is he? Jetzt in dieser Zeit der Not, wo ist er? Find him, bring him back. Go. Findet ihn doch bitte und bringt ihn zurück. Bitte geht. Lauft hinaus. I can just picture it in my mind. Ich kann mir das vorstellen in Gedanken. Here comes this crowd of people. Hier kommt diese Volksmenge. They're coming along. Sie kommen da. Then suddenly that hand. Dann ist da plötzlich diese Hand, die sich ausstreckt. The Lord is with Jairus. Der Herr ist mit dem Jairus zusammen. Stops. Er dreht sich um. Who touched me? Wer hat mich berührt? And the whole story. Und dann geschieht diese ganze Geschichte. And in verse 34, the Lord says to the woman, und in Vers 34 sagt der Herr zu dieser Frau, Daughter, your faith has made you well. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. And it says in verse 35, while he was still speaking, und in Vers 35 heißt es, während er noch redete, they came from the house. Da kommen sie von dem Haus. And this is how I picture it happening in my mind. Und so stelle ich mir vor, wie das dann geschah. I picture Jairus just ahead of the Lord in the crowd. Ich stelle mir vor, wie der Jairus direkt vor dem Herrn ist, in der Menge. The disciples around the Lord to keep the crowd from crushing him. Und die Jünger bemühen sich, die Menge von Jesus fernzuhalten, damit sie nicht erdrückt. I picture Jairus leading the way because he knows where he lives. Und ich stelle mir vor, wie er weiß, wo er wohnt. And suddenly, because he's looking forward, und weil er da nach vorne blickt, he sees these guys coming who he knows. Da sieht er diese Männer, wie sie kommen, er kennt sie ja. And suddenly his heart leaps. Und plötzlich springt er sein Herz. Daniel, Matthias. Daniel. Levi. Levi. I've got the Lord. Ich habe den Herrn gefunden. He's coming to our house. Er kommt zu unserem Haus. I've got Jesus. I found him. Ich habe Jesus gefunden. He's coming. Er wird kommen. And they come over to him. Und die kommen zu ihm hin. And they say, he says, I found the Lord. It took me a day. Und er sagt, ich habe den Herrn gefunden. Einen Tag habe ich dafür gebraucht. Ich bin erschöpft. He's coming. Aber er kommt. We've been walking for hours. Er ging stundenlang. And then they say, und dann sagen sie, Jairus. Jairus. Your daughter's dead. Deine Tochter ist tot. She died about 7 hours ago. Sie starb vor 7 Stunden. A day ago. Vor einem Tag. The funeral is already happening. Das Begräbnis läuft schon. The flute players are already there. Die Flötenspieler sind schon da. Your wife is freaking out. Und deine Frau, der she sent us to find you. Sie hat uns geschickt, um das dir zu sagen. And Jairus in his faith. Und der Jairus in seinem Glauben said, but we're coming. Sagt, aber wir kommen. And then this statement would make sense. Und dann macht diese Aussage auch Sinn. If he must have said something in faith. Er musste da irgendetwas im Glauben ausgedrückt haben. But I've got Jesus. Aber ich habe Jesus. We've come so far. Wir sind so weit gegangen. And then this statement. Und dann diese Aussage. Your daughter is dead. Deine Tochter ist tot. Why trouble the master anymore? Was bemühst du den Lehrer noch? He had to communicate to them how much he had troubled the master for them to say that. Er musste ihnen zuvor mitgeteilt haben, wie sehr er sich bemüht hatte, den Herrn zu erreichen. He must have been speaking out in faith. Der musste das im Glauben ausgesprochen haben zuvor. Because the Lord is listening to all this. Weil der Herr hört da bei allem zu. And Jesus overhearing what had been spoken said. Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht. Do not fear. Fürchte dich nicht. Keep believing. Glaube nur. Keep believing. Sei beständig im Glauben. It's amazing how circumstances want to rob us of our walk with Christ. Es ist schon erstaunlich, wie sehr uns die Umstände den Wandel mit Christus rauben wollen. This man has the Lord. Dieser Herr hat dieser Mann hat den Herrn bei sich. The Lord has promised, I'm coming with you. Und der Herr hat ihm bereits zugesagt, ich komme mit dir. He's walking in faith. Er geht im Glauben. And suddenly, supposed reality confronts him. Und da ist plötzlich die sogenannte Realität, die ihm gegenübersteht. And he must have suddenly been afraid. Und er muss da plötzlich Angst bekommen haben. Look, Jairus. Schau mal, Jairus. You had a long day. We all did. Wir haben einen langen Tag gehabt. Your daughter's dead. Deine Tochter ist gestorben. Don't bother the master anymore. She's dead. Bemühe den Meister nicht mehr. Sie ist we tot. We still got a long walk to the house. Why should he go all the way up there? She's dead. Wir haben noch einen langen Weg vor uns nach Hause zurück. Warum sollte er dorthin gehen? Sie ist tot. And the Lord is listening. Und der Herr hört so zu. Isn't that nice to know the Lord always overhears? Ist das nicht schön? Der Herr, er überhört immer wieder. He always overhears. Er überhört immer wieder. And the Lord said, don't fear. Und der Herr sagt, fürchtet euch nicht. Just keep believing. Fahre fort im Glauben. I'll just close with that. Mit dem möchte ich abschließen. You know, when the Lord got there, als der Herr dorthin kam, he said, what's going on here? Er sagte, was ist hier los? The girl's not dead. Das Mädchen ist nicht gestorben. She's just asleep. Sie schläft einfach. Just brings peace right in. Er bringt einfach da den Frieden hinein. You're Jairus, you've heard he's your daughter's dead. Jairus, du hast gehört, deine Tochter ist you tot. See your wife, she's completely distraught. Du siehst deine Frau, sie ist komplett am Boden zerstört. You hug her, you're crying, it's your only daughter. Du umarmst dieses Mädchen, das ist dein einziges Mädchen. The Lord walks in, maybe with his hand in his pocket. Und der Herr kommt da rein. Vielleicht hat die Hand in der Hosentasche. What's everybody crying about? Warum weinen da alle? Girl's not dead. Das Mädchen ist nicht tot. She's just asleep. Sie schläft einfach. They all started to mock him. Und sie spotten plötzlich alle über ihn. What did he say? Was hat er gesagt? He said she's just asleep. Er hat gesagt, sie schläft bloß. And they began to laugh. Und sie fangen zu lachen an. And then the Lord put them all out. Und dann schickt der Herr sie alle hinaus. You just gotta picture the intensity of this moment. Ihr müsst euch einfach die Intensität dieses Moments vorstellen. The Lord is present. Der Herr ist gegenwärtig. It's dark, it's darkness against light. Da steht die Finsternis gegenüber der Death Licht. Against life. Der Tod gegenüber dem Leben. Natural reality against the supernatural. Die natürliche Realität gegenüber der übernatürlichen Mocking Realität. Mocking against praising. Spott gegenüber dem Lobpreis. And Jairus is right in the middle. Und der Jairus steht da mittendrinnen. Looking at both. Er schaut beide an. But Jesus is present. Aber Jesus ist gegenwärtig. Jairus, come with me, please. Jairus, komm mit mir. What's your name, Susanna? Yeah, come und ihr zwei auch. Komm Peter, mit. James, wie heißt John. Petrus, Johannes. Everybody else out, please. Everybody else die anderen out. Bitte alle hinaus. Peter, get them alle out. Hinaus. Everyone out, please. Petrus, please, bitte bring sie alle hinaus. For a moment, please. Thank you, thank bitte. You. Everybody out. You too. Yes, ma'am, me too. Ja, bitte, sie auch, meine Frau. Bitte hinaus. Yeah, behind the couch over there, please. Everybody bitte, da hinten out. Auch, sie auch okay. Hinaus. Thank you. Okay. God bless you. It's going to be okay. Okay, come on, let's go in. Where is she? In here? Okay. Oh, wo ist sie? Wo liegt sie? Hier? Come on, let's go in. He walks, he just walks. The Lord is present. Der Herr ist gegenwärtig. Jesus is present. Jesus ist gegenwärtig. Wow. That's life. Das ist Leben. Jesus is present. Jesus ist gegenwärtig. He just walks in there. Er geht da hinein. And says, Talitha, come. Sagt Talitha, komm. Girl, arise. Mädchen, steh auf. This girl just gets up and walks around. Und dieses Mädchen steht auf und geht and that's plötzlich our herum. Life. That's our life with the Lord. Und das ist unser Leben mit dem Herrn. I witnessed the two people on the way home. Wie ich nach Hause flog, habe ich zwei Leuten Zeugnis gegeben. A Chinese lady next to me. Eine chinesische Dame neben mir. Buddhist. Buddhistin. If she dies, she said, I have no idea. Wohin sie kommt nach dem Tod, sie hat keine Ahnung, sagt and sie. The taxi driver, und dann dem Taxilenker. Who was a Wiener. Er war ein Wiener. He was he Wiener. Said, I'm just an atheist. Und er hat gesagt, ich bin Atheist. But you know what? Jesus was present. Aber wisst ihr was? Jesus war and gegenwärtig. This is our life. I just wanna, und so ist unser Leben. Just wanna share those thoughts, ich wollte euch diese Gedanken einfach mitteilen. That whatever you're going through, das heißt, wo immer ihr jetzt hindurchgeht, es sagt in Jeremiah, seek the Lord with all your heart. In Jeremia heißt es, sucht den Herrn mit ganzem Herzen. You'll find him. Ihr werdet ihn finden. When you search with all your heart. Wenn ihr mit ganzem Herzen nach ihm sucht. And there's no other life. Und es gibt kein anderes Leben. Like walking with the Lord. Wie dieses mit dem Herrn zu gehen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. What a life we enjoy. Welches Leben wir hier genießen dürfen. Unbelievable. Unglaublich. That we can call out. Dass wir ausrufen dürfen. And you hear us. Dass du uns hörst. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist da heute Abend jemand hier. If you die tonight, you don't know where you would go. Wenn du stirbst heute Abend, dann weißt du nicht, wohin du kommst. Pray with me tonight. Bete mit mir heute Abend. Ask the Lord to forgive your sin. Bitte den Herrn, dass dir die Sünden vergibt. He died for you. Er starb für dich. He was buried. Er wurde begraben. He rose from the dead. Er wurde auferweckt von den Toten. He's alive today. Er lebt heute. And he's speaking to your heart right now. Und er spricht jetzt zu deinem Herzen. Say yes to Jesus. Sag ja zu Jesus. Pray with me. Bete mit mir. God in heaven. Gott im Himmel. I am a sinner. Ich bin Sünder. My conscience is not clean. Mein Gewissen ist nicht rein. Forgive me. Vergib mir. Wash me clean. Wasche mich rein. Through the blood of Christ. Durch das Blut Christi. I want a new life. Ich möchte ein neues Leben. I want to overcome challenging circumstances. Ich möchte so herausfordernde Situationen überwinden können. I want to walk with Jesus the rest of my life. Ich möchte den Rest meines Lebens mit Jesus gehen. I want to be like Jairus. Ich möchte wie der Jairus sein. I want to believe. Ich möchte glauben. Just say, Lord Jesus, save me. Sag einfach, Herr Jesus, rette mich. Save me from eternal separation from God. Rette mich vor dieser ewigen Trennung von Gott. From your presence. Von deiner Gegenwart. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen.